Zur Unterstützung der Neujahrsansprache von Kim Jong-un veröffentlichten jüngst das Setka der KP, Kommunisten Russlands, und die Russische Gesellschaft für Freundschaft und kulturelle Zusammenarbeit mit der DVK jeweils eine Erklärung, der Vorsitzende der Venezolanischen Nationalen Gesellschaft zum Studium der Soziologie und der Vorsitzende des Journalistenvereins Nepals, stellvertretender Ratsvorsitzender des Asiatischen Soziologie-Instituts, jeweils eine Stellungnahme. Die Sozialistische Partei des Volkes Mexikos, das Mexikanische Nationale Koordinationskomitee zum Studium der Soziologie, das Mexikanische Kim-Il-Sung-ismus-Kim-Jong-il-ismus-Studienkomitee, die Mexikanische Freundschaftsgesellschaft zur Erinnerung an Kim Il-sung und Kim Jong-il, das Mexikanische Soziologie-Institut, das Mexikanische Komitee zur Unterstützung der Wiedervereinigung Koreas und die Mexikanisch-Koreanische Freundschaftsgesellschaft veröffentlichten am 13. Januar eine gemeinsame Erklärung.